und der eben noch so tröstliche Kontur wird deutlicher als ein Rand von Grauen. Hüte dich vor dem Licht, das den Raum hohler macht. Sieh dich nicht um, ob nicht vielleicht ein Schatten hinter deinem Aufsitzen aufsteht wie dein Herr. Besser vielleicht, du wärst in der Dunkelheit geblieben und dein unabgegrenztes Herz hätte versucht, all des ununterscheidbaren schweres Herz zu sein. Nun hast du dich zusammengenommen in dich, siehst dich vor dir aufhören in deinen Händen, ziehst von Zeit zu Zeit mit einer ungenauen Bewegung dein Gesicht nach. Und in dir ist beinahe kein Raum. Und fast stillt es dich, dass in dieser Engheit in dir unmöglich sehr Großes sich aufhalten kann. Dass auch das Unerhörte binnen werden muss und sich beschränken den Verhältnissen nach. Aber draußen, draußen ist es ohne Absehen. Und wenn es da draußen steigt, so füllt es sich auch in dir, nicht in den Gefäßen, die teilweise in deiner Macht sind oder im Phlegma deiner gleichmütigeren Organe. Im Kapillaren nimmt es zu, röhrig aufwärts gesaugt in die äußersten Verästelungen deines zahllos zweigigen Daseins. Dort hebt es sich, dort übersteigt es dich, kommt höher als dein Atem, auf den du dich hinaufflüchtest wie auf deine letzte Stelle. Und wohin dann? Wohin dann? Dein Herz treibt dich aus dir hinaus, dein Herz ist hinter dir her und du stehst fast schon außer dir und kannst nicht mehr zurück. Wie ein Käfer, auf den man tritt, so quillst du aus dir hinaus und dein bisschen obere Härte und Anpassung ist ohne Sinn. Stille im Stiegenhaus, Stille aus den Nebenzimmern, Stille hoch oben an der Decke. O Mutter, o du Einzige, die alle diese Stille verstellt hat einst in der Kindheit, die sie auf sich nimmt, sagt, erschrick nicht, ich bin es. Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Rainer Maria Rilke. Teil 1. Die Rollen und ihre Sprecher. Malte Lauritz Brigge, Jens Harzer. Abelone, Mutter Brigge, Dienerin Siebersen, weibliche Stimme im Hôpital de la Salpêtrière, Victoria von Trautmannsdorf. Graf Brahe, Vater Brigge, Arzt im Hôpital de la Salpêtrière, Wolf-Dietrich Sprenger. Herausgeberin Stefanie Eid. Und das Kammerflimmer-Kollektiv mit Heike Aumüller, Harmonium, Johannes Frisch, Kontrabass und Thomas Weber, elektrische Gitarre. Ton und Technik, Daniel Sänger, Judith Rübenach und John Krohl. Regieassistenz, Konstanze Renner. Musik, Thomas Weber. Hörspielbearbeitung, Manfred Hess. Regie, Iris Drögekamp. Produktion, Südwestrundfunk 2015.